Kapitel 6. Eva geht durch die Straßen. Sie sieht ein Kaffeehaus. Sie möchte einen Kaffee trinken. Aber Eva hat kein Geld. Eva geht in das Kaffeehaus. Aber sie trinkt keinen Kaffee. Sie geht nur auf die Toilette. So kann sie für ein paar Minuten in dem Kaffeehaus sein. Kapitel 7. Die Atmosphäre im Kaffeehaus ist traditionell und elegant. Es gibt guten Kaffee. Viele Leute lesen Zeitung. An einem Tisch sitzen ein Mann und eine Frau. Der Mann hält die Hand der Frau. Sie flirten. Sie lächeln. Eine Rosenverkäuferin geht durch das Restaurant. Der Mann schenkt der Frau eine Rose. Dann küsst der Mann die Hand der Frau. Eva denkt: Ich möchte auch, dass ein Mann mir eine Rose schenkt. Kapitel 8. Eva geht zurück auf die Straße. Es ist kalt. Eva möchte ins Theater, in die Oper oder in ein Museum gehen. Aber das geht nicht. Eva hat kein Geld. Die Eltern können Eva nur das Minimum zum Leben geben. Die Bäckerei in Rosenfeld ist klein. Kapitel 9. Eva möchte Freunde haben. Aber das ist nicht leicht in einer großen Stadt, an einer großen Universität. An der Mathematikfakultät gibt es zwei Klassen von Frauen. Erstens, die Frauen, die sich nur für Mathematik interessieren. Die sind langweilig. Zweitens, die attraktiven Frauen. Sie interessieren sich nur für die attraktiven Männer. Kapitel 10. Es gibt auch zwei Klassen von Männern an der Mathematikfakultät. Erstens, die Männer, die sich nur für Mathematik interessieren. Sie sind langweilig. Zweitens, die attraktiven Männer. Aber die interessieren sich nur für die attraktiven Frauen. Die attraktiven Männer sehen Eva nicht. Eva trägt keine moderne Kleidung und kein Make-up. Aus Prinzip nicht. Eva denkt: Ich bin ich.